Buchhaltung, Inventur, Steuerberater und Co. Problembeschreibung. Buchhaltung dient der Dokumentation von Einnahmen und Ausgaben im Finanzbereich, kann jedoch auch ähnlich wie eine Inventur der Aufnahme des aktuellen Bestands dienen. Dieser Bereich braucht unglaubliche Ressourcen in einem jeden Unternehmen. Entweder die Buchhaltung wird im Unternehmen selbst erledigt oder sie wird etwa an eine Steuerkanzlei outgesourced. Notwendig ist dies überhaupt nur, weil von außen gesehen niemand sicherstellen kann, dass die vom Unternehmen angegebenen Zahlen korrekt sind. Vertrauen, das innerhalb einer Gruppe besteht, kann eben nicht einfach so in einem zentralen System nach außen vermittelt werden. Eine Lösungserklärung. Eine Blockchain wäre hier eine extrem kostengünstige und simple Lösung. Egal, ob es um Finanzen bei der Buchhaltung oder um Gegenstände bei einer Inventur geht. Alle Updates können transparent, inklusive Timestamps, auf der Blockchain dargestellt werden. Über die Signaturen der Private Keys kann unwiderruflich nachvollzogen werden, wer, was, wann abgenommen hat. Dies kann dann entweder immer oder nur durch einen Erlaubnisschlüssel zur Einsicht an eine Kontrollinstanz gegeben werden. Die Einschaltung einer Steuerkanzlei oder die eines Wirtschaftsprüfers wird dadurch obsolet. Herausforderungen. Wie bereits am Kapitel Anfang erwähnt, sehe ich fast alle Transparenz-Blockchains aufgrund ihrer einfachen Umsetzung als die nächste große Blockchain-Kategorie gleich nach dem Bereich Finanzen, also den Kryptowährungen, und Smart Contracts, wie zum Beispiel Ethereum. Probleme machen hier nur träge Unternehmen, welche nicht in Innovation investieren. Dies wird sich jedoch relativ rasch erledigt haben, denn sobald auch nur ein einziges Unternehmen Zeit und Energie in diesen Bereich investiert, müssen alle anderen nachziehen. Ein paar Alternativmöglichkeiten. Meine positive Einstellung gegenüber diesem Anwendungsbereich kommt daher, dass ich relativ wenige Alternativmöglichkeiten zu einer Blockchain hier sehe. Selbst andere dezentrale Systeme wie das Tangle oder ein Hashgraph funktionieren aufgrund des fehlenden Gesamtledgers hier nicht optimal. Darum könnte ich mir vorstellen, dass dieser Blockchain-Anwendungsbereich einer der ersten überhaupt sein wird, welcher ein klares und unumstößliches Problem löst. Selbstverständlich lösen Kryptowährungen und Smart Contracts ebenfalls Probleme. Bei den Transparenz-Blockchains ist das bestehende Problem jedoch nochmal ein Stück greifbarer. Hier ein paar Praxisbeispiele. Nicht umsonst investiert IBM hier mit dem Hyperledger-Projekt unglaublich viel Geld und pusht diesen Bereich enorm nach vorne. Jede Buchhaltungsfirma, jede Steuerkanzlei oder jeder Inventurunternehmer muss sich hier schnellstens informieren, um am Ball zu bleiben. Falls du Mitarbeiter in einer solchen Firma bist, dann mach deinen Chef auf jeden Fall darauf aufmerksam bzw. bilde dich selbst fort, indem du dich online informierst. Kontaktiere in diesem Feld auch gerne unser Team für weitere Hilfe unter team@i-unlimited.de.